WDR 5. Neugier genügt. Wiedersehensfreude auf einer Familienfeier. Speis und Trank, Musik und Tanz und viel Gerede. Vor allem aber wird hier gerade generationsübergreifend gestreichelt, umarmt, angefasst, auch betatscht. Man berührt sich. Ich mittendrin frage mich, warum wir Deutschen uns laut Umfragen zu wenig anfassen und uns gleichzeitig nach mehr Berührung sehnen. Ich nutze die Gunst der Geburtstagsrunde in einer Gaststätte und will zunächst mal wissen, warum tun Streicheleinheiten so gut? Das ist Balsam für die Seele und das ist für mich lebensnotwendig. Warum? Weil das eins der wichtigsten Bedürfnisse ist, dass man wahrgenommen wird, indem man angefasst wird. Totale Wohltat ist das. Eine Wärme, die sich dann ausbreitet, in der Regel verbunden mit einer dicken Gänsehaut, die dann so anfängt zu krabbeln und sich komplett ausbreitet. Und dann merke ich so, ich werde schwerer, so, ich kann mich so richtig plumpsen lassen. Was im geschützten Raum der Familie wohl am besten möglich ist. Kauffrau Alexandra und ihr Mann, Betriebswirt Sebastian, stehen händchenhaltend am Rande des bunten Treibens, während sich ihr Sechsjähriger gerade mit seinen kleinen Cousinen vergnügt. Berührung in einer Beziehung spielt eine wesentliche und die größte Rolle, würde ich sagen. Ja, die wichtigste Rolle in einer Beziehung, ja, um das zu sichern. Zu tun, ja. Ne? Und um ein eingespieltes Team zu sein, zeigen, ich bin bei dir, bin in deiner Nähe. Und manche Berührungen sagen auch, nein, jetzt nicht. Und verändert sich das im Laufe der Jahre? Die Intensität. Ja, manchmal bemerkt man, dass man sich zu wenig berührt hat eine längere Zeit. Und dann merkt man, dass man sich entfernt voneinander, obwohl man im gleichen Raum ist. Schon kommt Sohn Max um die Ecke gerauscht. Umschlingt sofort mit beiden Armen Papas Bein, worauf Mama ihm umgehend den schweißnassen Blondschopf krault. Diese drei gehen so oft es geht auf Tuchfühlung. Weil der Max sowieso so ein Berührungsmensch ist, genauso wie ich auch und wie Sebastian auch. Das ist bei uns ganz selbstverständlich und natürlich und kommt ganz automatisch. Wenn wir zusammen sind im Raum, sind wir eigentlich immer ganz eng zusammen und fassen uns eigentlich immer an. Und was ist ein Berührungsmensch? Ein Berührungsmensch ist jemand, der das für äußerst wichtig hält, dass man sich anfasst. Es gibt ja Menschen, für die es reicht, wenn man miteinander spricht oder wenn sie was Schönes sehen. Und für uns ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich berührt. Ich würde sogar sagen, dass unser Sohn Max so ein Kind ist, das durch die Berührung auch Sicherheit bekommt. Also man kann dem Kind verbal sagen, alles ist gut und mach dir keinen Kopf. Aber ich denke, bei unserem Sohn ist nochmal dieses intensive Berühren nochmal eine Bestätigung von dem, was man so mündlich so erzählt. Und was glaubt ihr, warum Maxi so ist? Weil wir das vorleben. Ja, das schon, ja? Weil wir das von Anfang an vorgelebt haben. Also er verbindet uns auch durch Berührung. Verbindet er uns drei dann. Das ist für ihn dann, dass wir eine Einheit sind. Das ist das so als Beispiel, wir müssen uns jetzt alle umarmen. Mama, komm mal her, Papa, komm mal her. Das ist so völlig natürlich. Das ist ein Instinkt von uns. Ja. Der erinnert uns auch sogar daran, ne? Dass wir uns ab und zu mal mehr umarmen sollen und sagen sollen, alles ist gut. Ja. Also es kommt von ihm auch. Maxi? Fasst du gerne Mama und Papa an? Ja. Kannst du sagen, warum? Weil ich sie kenne, weil ich sie lieb habe. Und wie machst du das mit deinen Freunden und Freundinnen? Fasst du die auch gerne an? Wenn sie klebrige Hände haben, gar nicht. Aber wenn sie keine klebrigen Hände haben oder so saubere. Oder wenn sie in so einer Panne sind, dann helfe ich ihnen auch. Aha, das Kind hat's erfasst. Berühren kann auch pure praktische Hilfe bedeuten, dem Freund handgreiflich hochhelfen. Der Medizinjournalist Werner Bartens erklärt so. Berühren hat ja nicht umsonst auch im Deutschen diese Doppelbedeutung. Berühren im Sinne von konkret anfassen, aber mich berührt etwas, heißt ja eben auch, meine Seele wird zum Schwingen gebracht und ich werde davon irgendwas ergriffen. Das sind ja nicht zwei getrennte Welten, auch wenn das viele in der Medizin oder auch viele Menschen überhaupt noch so verstehen. Das ist sozusagen zeitgleich. Wenn ich angefasst werde und das schön finde und angenehm empfinde, dann ist das für mich eine körperliche Nähe, die gleichbedeutend ist, auch mit seelischer. die aber gar nicht unbedingt einen erotischen Touch haben muss, um sogar heilend zu wirken. Selbst durch nebensächliche leichte Berührungen, so ein freundliches auf den Arm fassen oder an der Schulter berühren, da wird im Körper eigentlich eine ganze Kaskade von Vorgängen ausgelöst. Also es wird das Abwehrsystem, das Immunsystem gestärkt. Gleichzeitig weiß man, dass es beruhigend ist, dass sozusagen die Stresslevel gesenkt werden und das auch konkret biologisch. Also das wichtigste Stresshormon ist nicht Adrenalin, was viele Leute kennen, sondern Cortisol eigentlich, was ständig dazu führt, dann, wenn wir aufgeregt sind oder uns unwohl fühlen, dass der Puls rast, die Atmung schneller ist, wir leichter schwitzen und alles sozusagen auf Alarmbereitschaft ist. Und man kann genau nachvollziehen, dass der oder die, die freundlich angefasst werden, auch wenn es nur nebenbei ist, dass bei denen eben genau diese Stresshormone gesenkt werden, dass dann eben entsprechend auch der Blutdruck, der Puls runtergeht, die Atmung nicht mehr so hektisch ist. Und diese Stressreaktion, das wird oft immer noch unterschätzt, die strengen ja den Körper an. Und dieser chronische Stress, der nutzt die Organe ab. Und das kann man auch verhindern, indem man durch freundliche, gelegentliche Berührungen sich gegenseitig gut tut. Angefasst werden, ein Grundbedürfnis, das, ähnlich wie Hunger und Durst, einfach gestillt werden muss? Auf jeden Fall. Also dieser Sinn entwickelt sich vom Schmecken, vom Riechen, vom Sehen, vom Hören. Und dass das so ein Grundbedürfnis ist, das kann man auch daran erkennen, dass viele Babys im Mutterleib sich so gegen die Gebärmutter stemmen, sodass sie den gebogenen Rücken, da haben sie dann Halt und dann eben vorne mit allen Vieren stemmen sie sich gegen die andere Seite. Und das ist ja quasi so, als ob sie selber für sich schon für so eine Art feste Umarmung sorgen. Man kann eigentlich doch relativ deutlich sagen, ohne Berührung, ohne körperliche Nähe, da verkümmert man, verdorrt man, da geht man ein. Nicht nur deshalb hat Silvia, Schwägerin des Geburtstagskindes, ihre drei Töchter im Alter von 9 bis 15 allesamt gleich zärtlich und berührungsintensiv erzogen. Ergebnis? Die Kinder für sich sind ganz unterschiedlich. Mira zum Beispiel ist gar kein Berührungsmensch und Kaya und Nela, die stehen total auf Berührung. Egal welcher Art, wenn man mal sagt, komm, ich krabbel dir mal über den Rücken oder die fassen auch von sich aus ganz gerne an und krabbeln mir dann mal über den Rücken oder Nela macht auch bei meinem Vater ständig, schrubbelt immer so über den Kopf, solche Sachen, ganz süß. Warum aber fällt Mira nur raus aus dieser so benannten Gattung der Berührungsmenschen, der Experte? Kinderärzte und Therapeuten wissen das. Die nennen das dann auf gut Deutsch die Kaddler und die Nicht-Kaddler, also so die Kuschler, die Kuschelkinder und die Nicht-Kuschelkinder. Und da sind die Menschen einfach unterschiedlich und das hat nichts damit zu tun, wie liebevoll sie selber sind oder von ihren Eltern werden die auch nicht unterschiedlich geliebt, sondern das kennt man ja auch dann als Erwachsener. Es gibt einfach Menschen, die total verschmust sind, ohne dass sie deswegen irgendwelche Defizite aufweisen und andere sind das eben nicht so und sind eben auch in innigsten Liebesbeziehungen nicht darauf erpicht, ständig sich nur anzufassen oder in den Armen zu liegen. Also so wie wir auch unterschiedlichen Appetit haben, ist das einfach was, was wir so mitbringen oder eben nicht mitbringen und was aber nichts über unsere sonstigen Charaktere, Eigenschaften oder unsere Liebenswürdigkeit und Liebensfähigkeit aussagt. Genau so sieht's auch die rüstige Tante Gertrud. Dazu reichen 76 Jahre Lebenserfahrung. Also ob jemand Berührungen gerne hat oder nicht, das ist eine Typfrage. Da gibt es ganz unterschiedliche Menschen. Also es gibt Menschen, die überhaupt gar nicht gerne berührt werden wollen, die aber trotzdem total nett sind, sich mit dem Partner gut verstehen, aber diese Berührungen also auch nicht brauchen. Und Tantchens Verhältnis zur eigenen Tochter, die gerade innig den Onkel Jürgen auf der Eckbank knuddelt? Das war sehr emotional und auch körperlich. Also ich kann mich erinnern, jeden Tag, wenn sie aus der Schule kam, hat sie mit Anorak und Tornister erstmal auf meinem Schoß gesessen, gar nicht erst ausgezogen und dann haben wir uns im Arm gehabt und dann hat sie mir erzählt und ich habe was erzählt und so. Das ging dann so lange, bis ich gedacht habe, mein Gott, was sitzt für ein großes Kind vor dir auf dem Schoß, das geht nicht mehr, die kannst du nicht mehr auf dem Schoß halten. Aber das war und das ist eigentlich auch so geblieben. Nur verstehe ich immer noch nicht, ob Gertrud ihr Kind zur Kuschelfrau erzogen hat oder die anschmiegsame Dame vor 48 Jahren so geboren wurde. Ja, da spielen angeborene Dinge eine Rolle und sowas kann einem natürlich im Laufe einer ja, schlechtes Umfeld, irgendwie unglückliche Kindheit, keine schönen, netten Bezugspersonen, kann das einem auch abgewöhnt werden. Aber von Geburt an ist das erstmal einfach unterschiedlich ausgeprägt bei den Menschen, so wie auch viele andere Dinge halt unterschiedlich bei uns Menschen sind. Manche finden das ganz befremdlich oder haben vielleicht auch unangenehme Erfahrungen. Wer mal da ausgenutzt, missbraucht oder was auch immer wurde oder einfach irgendwie angefasst wurde und es nicht wollte, der trägt damit oft ja zeitlebens das damit rum und ist dann natürlich auch sehr scheu und skeptisch oder sogar allergisch dagegen, angefasst zu werden. Und umgekehrt gibt es Menschen, die, das können Ihnen auch fast alle Physiotherapeutin erzählen, dass dann ein Mann da beispielsweise eine Erektion bekommt oder denkt, sie meint es irgendwie erotisch gut mit ihm, wenn sie ihn einfach nur versucht, die malade Schulter ein bisschen wieder in Schwung zu bringen. Es gibt also Berührungsbedürfnisse, aber auch Ängste, die es im richtigen Moment zu erkennen gilt. Davon berichtet auch Silvia, nun nicht als Mutter, sondern als erfahrene Physiotherapeutin. Das fängt manchmal schon damit an, wie gerne sich die Leute entkleiden. Sind sie bereit dazu oder fragen sie, reicht es, wenn ich den Schal abmache? Und dann gibt es welche, die stehen in Windeseile ganz nackig vor. Eine Patientin habe ich, die tatsächlich sich immer splitternackt auszieht, eine einzige nur. Und wir haben auch schon Tränen darüber gelacht, weil ihr das nicht klar war, wie einzigartig ihre Art ist. Na gut, ältere Semester zieren sich sowieso meist ein bisschen, sich auszuziehen. Und dann ist ja oft so, dass das Signal auch da, ich ziehe mich aus, also darfst du mich anfassen. Das gehört oft zusammen. Während sie erzählt, beobachten wir die Senioren in trauter Runde am Tisch. Sie fassen sich gegenseitig an beim Tratschen, auffällig oft. Silvia sinniert, denn sie kennt das aus ihrer Praxis. Ich glaube, dass es gerade bei älteren Menschen wirklich oft so ist, dass die kommen, weil sie es einfach auch genießen, dass sie, das ist jetzt ganz doof, wie ich das sage, aber dass sie nochmal angefasst werden. Das ist unabhängig davon, ob die mit Rezept kommen, dann wirkt das Ganze ja etwas offizieller. Oder ob sie kommen und sagen, ich gönne mir das, ich bin bereit, das privat zu bezahlen. Tante Gertrud müsste es wissen. Haben Menschen in ihrem Alter einfach zu wenig Körperkontakt? Das kommt immer drauf an, wer mich streichelt. Also ich meine, so oft wird man ja nicht gestreichelt eigentlich. Also bei meiner Freundin ist es so, die sagt mir das jetzt. Der Mann ist kürzlich verstorben, dass ihr so meine Berührung oder auch wenn wir uns sehen, einfach mal drücken oder so oder in den Arm nehmen. Sie sagt immer, das tut ihr gut. Also es gibt wunderbare Studien, wo man guckt, wie werden chronische Ehepaare, wie ich die nenne, also Menschen, die schon länger zusammen sind, wie entwickeln die sich gesundheitlich abhängig davon, wie sie nach der Arbeit zu Hause empfangen werden. Und da hat man gesehen, wenn da einfach nur mit einer freundlichen Begrüßung und Umarmung und vielleicht einem Kuss auf die Wange die Menschen so begrüßt werden, dann ist deren Blutdruck auf Dauer, entwickelt der sich leicht nach unten, was ungewöhnlich ist, weil der normalerweise mit zunehmendem Alter immer langsam weiter ein bisschen ansteigt. Dagegen, wenn man sozusagen angeraunzt oder ignoriert wird oder du musst noch den Müll runterbringen als Begrüßung bekommt, dann entwickelt der sich über die Jahre leicht chronisch nach oben. Also das hat sozusagen auch langfristig Folgen für Herz-Kreislauf, für viele andere Organsysteme. Fügt Werner Bartens hinzu. Und den berühmten kleinen Unterschied gibt's wohl auch in Sachen Berührung. Ich habe ja sowieso den Eindruck, dass Frauen sich besser um sich kümmern können und besser wissen, was ihnen wohltut. Also auch dieses berühmte in Stoffgeschäfte gehen und mal über schöne, weiche Oberflächen streichen oder wissen, dass man jetzt gerade mal irgendwie ein weiches Kissen braucht. Da haben Frauen, glaube ich, einen unmittelbareren Zugang. Was nicht heißt, dass Männer sich nicht durch Anfassen etwas Gutes tun wollen und können. Nur anders vielleicht. Zum Beispiel im Mannschaftssport. Was bedeutet das, wenn sich harte Kerle wie wild umarmen, auf den Po klatschen, gar küssen? Fußball-Bundesliga-Scout Sven Mislintat sieht sowas fast täglich. Ja, es ist Ausdruck von Freude, Zusammengehörigkeit. Es ist ganz normal. Es hat keine tiefere Bedeutung im Sinne von vielleicht sogar Sexualität, sondern es geht um Freundschaft. Das hängt auch davon ab, wie gut eben dieser Teamgeist ist in dieser Truppe. Es gibt ganz bestimmte Begrüßungsrituale zwischen einzelnen Spielern, mehreren Spielern, für alle. Es gibt den Kreis, der eine bestimmte Bedeutung hat vorm Spiel in der Kabine, wo man sich auf etwas einschwört. Es gibt gar Tänze wie in Neuseeland im Rugby, die etwas ganz Besonderes bedeuten und im Prinzip mit der Geschichte des Landes zu tun hat. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Intentionen für die verschiedenen Arten von Berührung. Schon Zusammengehörigkeitsgefühl, miteinander zu erleben, zu teilen, zu freuen, aber auch zu trauern, Verbundenheit. Also eigentlich relativ viele charakterethische Werte findet man vielleicht sogar darin. Und wirkt das letztendlich leistungssteigernd? Klares Ja. Ich berichte ja davon, wie sich Mannschaften im Sport, dass die erfolgreicher sind, besser sind, wenn die sich gegenseitig oft anfassen und ermuntern und auf den Hintern einen Klaps geben oder umarmen oder die Schulter irgendwie zusammenrücken und oder dann eben jubeln, wenn irgendwas gut geklappt hat. Und da gibt es sehr originelle Untersuchungen, die eben zeigen, dass die Mannschaften, die das besonders häufig machen, auch die sind, die am meisten Erfolg haben. Besonders hübsch die Franzosen 1998, die Fußball-Weltmeister geworden sind und das am häufigsten auch schon in allen Gruppenspielen am Anfang gemacht haben. Und da gab es eine Geste, da hat der Kapitän der Franzosen, ein ziemlich großgewachsener Mann namens Laurent Blanc, der hat den Torwart, der für den Torhüter eher klein war, Fabien Barthez, immer auf die Glatze geküsst, wenn der gut gehalten hatte. Das war sozusagen die Berührungsgeste des Turniers. Erfolg durch Anfassen. Nicht nur aus dieser Erkenntnis heraus hat sich bekanntlich eine ganze Berührungsindustrie entwickelt. Vom Friseur bis zum Fußpfleger. Viele setzen zum Beispiel auf Wellnessmassagen zur lukrativen Kundenbindung. Und das funktioniert. Die 26-jährige Nora ist regelrecht massagesüchtig. Ja, weil ich das von meinen Eltern so mitgegeben bekommen habe. Ich habe noch zwei Schwestern, da sind wir früher mal zu den Eltern ins Bett und dann haben wir eine Krabbelschlange gebildet, alle so nacheinander aufgereiht. Und dann hat jeder seinen Vorderen sozusagen 5 Minuten massiert und dann haben wir uns alle umgedreht und dann konnte der Tag gut beginnen. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Es ist vor allen Dingen keine Sucht, die in dem Sinne schädlich ist. Sucht ist ja irgendwie negativ behaftet, das Wort an sich. Einfach zu wissen, was einem gut tut und sich das zu holen. Und dafür zahlt die Dame aus Dresden auch mal gern. Ich traf sie in Indien, eben da, wo Massagen anerkannte Medizin sind, innerhalb der Jahrtausende alten Heilkunst des Ayurveda. Und dort ist das Berührtwerden selbst für Nora ungewohnt anders, als man das in Deutschland bekommt, auf jeden Fall. Die beginnen halt ganzheitlich mit den Füßen sauber machen erstmal, über die Waden hochstreichen, den ganzen Rücken, Nacken. Und dann wird man eben gebeten, dass man sich umdreht. Habe ich noch nie so gemacht, dass man sich den Oberkörper auch massieren lässt. Es geht ja dann schon eher ins Intime oder... Man ist nackt. Man ist komplett nackt. Aber trotzdem war es vertraut und nicht unangenehm. Ihr Freund Silvio sagt so. Wenn der Inder mich massiert, da kann ich mich erstmal in Hingabe üben. Ich mache die Augen zu und lasse es einfach geschehen. Und was immer wieder schön ist, du liegst auf der Matte, dann kriegst du das warme Öl drauf und dann kommt ein ziemlich fester Händedruck. Also man muss da so ein Gefühl bekommen zwischen zulassen, aber dann auch zu sagen, it's too much. Dr. Aishish Tiwari sitzt in brütender Hitze vor seiner Ayurveda-Praxis in Goa. Der Inder erklärt mir, dass hier die Medizin über Öle in den Körper kommt und warum deshalb Heilung ohne Anfassen kaum möglich ist. So, this all starts from where? We starts it from oilation. Das Allerwichtigste ist das medizinische Öl, was irgendwie in den Körper hinein muss. Das geht auf zwei Arten. Entweder durch Trinken oder indem man es in den Körper einmassiert. Die meisten finden es aber nicht leicht, Öl in großen Mengen zu trinken. So, wir müssen also das Medikament über die entgiftende Ölmassage verabreichen. Und diese sogenannte Abhyanga-Massage geht natürlich nicht ohne den Körper zu berühren. Also, was wir tun über die Berührung, wir verabreichen ein Medikament und entfernen gleichzeitig das Schlechte, das Gift aus dem Körper. Zurück zu meiner Familienfeier. Hier werden Berührungsbedürfnisse gratis gestillt. Mittlerweile auch beim Tanz. Selbst die jüngeren Frauen Silvia und Alexandra tanzen zusammen zum Schlager. Und Gertrud schunkelt schön mit Sebastian. Und zwar alle mit Anfassen. Nicht nur wegen der Gesundheit. Meine Eltern zum Beispiel haben sich auf einem sogenannten Tanzvergnügen, wie sie das nannten, Anfang der 60er Jahre kennengelernt. Und da gehörte natürlich dazu, dass man auch merkt, mag man sich anfassen. Das ist was anderes, als sich über Facebook-Profile abzutasten. Thank you. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.